Im April 2017 ist Idalia López-Gorostieta aus Mexiko nach Frankfurt am Main gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 13 in Ihrem Begleitheft. Ein bisschen Deutsch habe ich schon beim Goethe-Institut in Mexiko-Stadt gelernt. Nach meiner Ankunft in Frankfurt konnte ich an einer Sprachschule dann sofort mit einem A2-Kurs anfangen. Die Atmosphäre und auch die Inhalte waren dort aber nicht so toll. Also habe ich mir eine neue Sprachschule gesucht, mit der ich dann sehr zufrieden war. Natürlich war ich nicht nur in der Schule. In meinem ersten Monat in Frankfurt habe ich zum Beispiel viele Museen besucht. Ich habe nicht immer sofort den richtigen Weg gefunden, aber man muss sich in einer Stadt verlaufen, um sie kennenzulernen. In meinem vierten Monat habe ich einen Führerscheinkurs begonnen, auf Deutsch. Ich dachte, du bist schon im B1-Kurs und weißt außerdem, wie man Auto fährt. Das kann nicht so schwer sein. Aber ich konnte meinen Fahrlehrer nicht verstehen. Das war besonders in den Theoriestunden ein großes Problem, weil er eine komische Aussprache hatte. Ich bin dann nach einem Monat zu einer anderen Fahrschule gegangen, die auch auf Spanisch unterrichtet hat. Das mexikanische Essen vermisse ich sehr. Am Anfang habe ich versucht, hier Lebensmittel aus meiner Heimat zu bekommen. Aber die Produkte, die es hier zu kaufen gab, waren sehr teuer. Also habe ich angefangen, mit regionalen Lebensmitteln zu kochen. Heute bin ich ein großer Fan von Kürbissuppe, grüner Soße und natürlich von Schnitzel.